Die Sorge bei uns hier im Westen ist groß, wird dieser Nationalitätenkonflikt Gorbatschow stürzen lassen. Unser Kollege Hans-Peter Riese meint... Es rächt sich jetzt bitter, dass der Kreml nicht die Kraft fand, die Nagorno-Karabach-Frage wirklich zu lösen. Die Partei hat nicht den Mut gehabt, einen wirklichen Ausweg aus der seit Jahrzehnten völlig verfahrenen Politik gegenüber den einzelnen Nationen zu weisen. Kein Wunder, dass diese jetzt einfach nicht mehr warten wollen. Die Nationalitätenfrage hat sich verselbstständigt und bedroht nun den Bestand des Gesamtstaates Sowjetunion. Für Gorbatschow ist jetzt die Stunde einer bitteren, vielleicht tragischen Wahl gekommen. Er muss sich zwischen Staatsräson, und das heißt etwa im Kaukasus der Einsatz von Truppen, und Reformpolitik entscheiden. Im Westen darf man indessen nicht vergessen, dass eine taumelnde, von inneren Kämpfen gar eine Bürgerkrieg geschüttelte Weltmacht Sowjetunion ein unkalkulierbares Risiko für den Weltfrieden darstellen würde. Niemand kann deshalb den Zusammenbruch dieses Staates im Chaos wünschen. Für Gorbatschow könnte das bedeuten, erst Konsolidierung des Staates, selbst mit Zwangsmaßnahmen, und dann Fortsetzung der Reformen, wenn er dazu dann noch in der Lage sein wird. Haben Sie konkrete Vorstellungen dafür, wenn Sie die Memoiren erst einmal abgeschlossen haben? Nein, sehen Sie, das ist für einen Menschen, der zeitlebens in der Politik stand, nicht einfach. Mein Beruf als Lehrer, den ich über 30 Jahre nicht ausgeübt habe, heute auszuüben, wäre sehr kompliziert. Und eine andere Arbeit ist im Moment noch nicht in Aussicht. Neben Egon Krenz müssen sich heute vor der Untersuchungskommission der Ostberliner Stadtverordnetenversammlung auch die SED, die früheren SED-Politbüromitglieder Günter Schabowski und Wolfgang Herger verantworten. Letzterer war für Sicherheitsfragen zuständig. Wir greifen das Thema noch einmal auf. Und Neumeier. Guten Tag. Was können Sie im Augenblick zu dieser Stunde über die Situation im Kaukasus berichten? Also im Unterschied zu den letzten Tagen ist es so, dass sich mittlerweile wenigstens der Zustand so stabilisiert, dass nicht jede Stunde etwas Neues geschieht. Die Sowjetunion hat, Moskau hat 11.000 Soldaten dahin geschickt und die Situation, so berichtet Tass, übereinstimmend mit verschiedenen Rundfunknachrichten und Diensten aus Nagorno-Karabach, das heißt aus Aserbaidschan und Armenien, die Situation ist unverändert gespannt. Es kommt allerdings immer noch zu einzelnen Übergriffen von kleinen Gruppen auf Häuser von Armeniern. Es kommt auch zu Menschenansammlungen, aber nicht mehr in diesem großen Maße wie bisher. Was tut denn Moskau, was kann denn Moskau tun über die Tatsache der Entsendung der 11.000 Soldaten hinaus, um diesen Konflikt in den Griff zu bekommen? Es kann eigentlich nur versuchen, die Streithähne, das heißt, das ist ein sehr verniedlichender Begriff, die beiden Kampfparteien, Armenier und Aserbaidschaner, an einen Tisch zu bringen. Das ist in den letzten 2 Jahren praktisch nicht geschehen. Wie steht es um die Chancen dafür? Um die Chancen dafür. Ich habe den Eindruck, wenn nicht die Parteiführung selber die Kampfhähne zusammenholt nach Moskau, um dort mit ihnen sozusagen in Klausur zu gehen, dann geschieht von alleine dort wenig. Ein weiterer Schwerpunkt sind die jüngsten Ereignisse in der DDR. Zunächst Stimmen zum Konflikt zwischen Aserbaidschanern und Armeniern. Il Tempo aus Rom schreibt: Es handelt sich nicht um einen Bürgerkrieg. Es ist noch schlimmer. Im Kaukasus handelt es sich nicht um die blutige Begleichung alter Rechnungen zweier Gruppen einer Nation, sondern um einen Konflikt zwischen zwei verfeindeten Völkern. Diese hat die Geschichte dazu verdammt, in einem künstlichen Staat zusammenzuleben, der UdSSR. Und es ist deren Existenz, der letzten europäischen Imperialmacht nach der Entkolonialisierung, die Tragödie des Geschehens im Kaukasus verschärft, meint Il Tempo. Auf das amerikanisch-sowjetische Verhältnis geht die ebenfalls in der italienischen Hauptstadt erscheinende Zeitung La Repubblica ein. Es ist das zweite Mal in weniger als einem Monat, dass Washington sein Verständnis für eine militärische Intervention der Sowjetunion signalisiert. Das erste Mal war es im Dezember, als Baker sagte, die USA hätten nichts gegen eine Initiative der sowjetischen Truppen, um dem rumänischen Volk zu helfen. In einem Klima der wachsenden Sorgen in den USA wie im gesamten Westen über die Zukunft Gorbatschows hat die Bush-Regierung nun erneut deutlich gemacht, dass sie zu ihrem Versprechen steht, die Schwierigkeiten der sowjetischen Führung nicht für eigene Ziele auszunutzen. Der zwischen Bush und Gorbatschow vereinbarte geheime Pakt funktioniert, stellt La Repubblica fest. Auch Il Giornale aus Mailand zieht Reaktionen des Auslands in Betracht. Jetzt präsentiert sich Gorbatschow wie der Zar in Person und diese energische Geste wird ihm wahrscheinlich nützen, wenigstens für kurze Zeit. Sie schadet ihm noch nicht einmal im Ausland. Die Tragödie von Baku mit seinen Pogromen wird auch seine widerstrebende Einstellung zur Unabhängigkeitsforderung der Litauer rechtfertigen, die in sich mehr als legitim ist. Auch der Westen wird Gorbatschows Eingriff nicht kritisieren, haben wir gesagt. Wir haben viel in ihn investiert, resümiert Il Giornale, und heute zittern wir um sein Schicksal, das immer bedrohter zu sein scheint. Konsequenzen für den Perestroika-Kurs der UdSSR hebt Le Monde aus Paris hervor. Bis jetzt wirkt sich der Bürgerkrieg eher zugunsten Gorbatschows aus, beweist er doch, dass seine jeden Tag eindringlicher wiederholten Warnungen vor den Gefahren des Nationalismus und der Gewalt alles andere als unbegründet sind. Die Angst kann von Vorteil sein, aber wenn es Gorbatschow nicht rasch gelingt, politisch die Dinge wieder in den Griff zu bekommen, dann werden seine Autorität und seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stehen. Soweit Le Monde aus Paris. Es folgt die Ansicht des ebenfalls in Paris edierten Figaro. Der Kreml scheint entschlossen zu sein, diesem mehrere Jahrhunderte alten verkappten Krieg, der immer mehr zu einem richtigen Krieg wird, ein Ende zu bereiten. Vielleicht kann das durch die Präsenz der Armee und die Ausrufung des Ausnahmezustandes zumindest vorübergehend erreicht werden. Aber für Michail Gorbatschow, am Herzen liegende Perestroika, ist das eine enorme zusätzliche Last. Als ob die ruhige Revolution der Balten und die wirtschaftliche Katastrophe noch nicht ausreichten. Michail Gorbatschow steckt in einer Sackgasse, heißt es im Figaro. Als unvermeidlich bezeichnet der Daily Telegraph aus London die Entsendung von Truppen in das Krisengebiet und fährt fort. Die Entscheidung zu intervenieren ist keine Umkehr von Gorbatschows erklärter Politik, eine friedliche Lösung des Problems der unruhigen Nationalitäten der Sowjetunion anzustreben. Stattdessen ist es legitim zu fragen, warum die Russen so lange gezögert haben. Der Westen sollte mit Sympathie reagieren und Verständnis für die unglückliche Rolle der Sowjetunion zeigen, als Vermittler zwischen den beiden verfeindeten Bevölkerungsgruppen auftreten zu müssen. Von den Armeniern wurde die Sowjetunion als ihr Beschützer gegen die Aserbaidschaner angesehen. Nachdem sich Moskaus Griff aber gelockert hat, ist die Furcht der Armenier gestiegen, dass sie in einem islamischen Meer enden, erklärt der Londoner Daily Telegraph. Die Berner Zeitung erinnert: Mit der Eisenbahnblockade im letzten August wurde klar, wie radikal die Mehrheit der aserbaidschanischen Bevölkerung für ihre Autonomie eintritt. Dennoch überwog die Furcht vor zu frühem militärischen Eingreifen. Aus Angst, die Perestroika im Riesenreich unglaubwürdig zu machen, zu gefährden, wurden nur hin und wieder kleine Einheiten der Staatsmacht in die Krisenzone entsandt. Die jetzige starke Reaktion kommt deshalb wohl zu spät. Denn mittlerweile sehen viele Armenier die Hauptverantwortlichen für den Kaukasischen Krieg nicht mehr nur in Baku, sondern in Moskau, glaubt die Berner Zeitung. In einem Vergleich führt das Kopenhagener Blatt Politiken aus: In Litauen und den anderen baltischen Teilrepubliken wird die Forderung nach Selbstständigkeit mit Ruhe und Würde unterbreitet. Im südlichen Teil der Sowjetunion werden die Forderungen nach Selbstständigkeit von Übergriffen gegen ethnische und religiöse Minoritäten begleitet. Es besteht kein Anlass, die Ausführungen des sowjetischen Ministerpräsidenten Ryschkow zu bezweifeln, wenn er sagt, dass militärische Macht notwendig ist, um einen Bürgerkrieg zu verhindern. Bevor die Gefahr abgewehrt ist, kann von einer politischen Lösung keine Rede sein. Bis dahin muss Gorbatschow als Feuerwehrmann auftreten. Hoffentlich hat er auch für andere Dinge Zeit genug, schließt der Kommentator von Politiken. Türkische Abstammung sind. Ein Bericht zur aktuellen Lage in Armenien von Hans-Josef Dreckmann. Erevan heute Abend. Am Platz neben der Oper haben sich einige tausend Menschen eingefunden, um immer wieder aufs Neue die Ereignisse der letzten Tage zu diskutieren, Gegenmaßnahmen zu erörtern, Forderungen zu formulieren. Viel Beifall findet heute Abend ein Freischärler, der bis gestern freiwillig in Nagorno-Karabach gekämpft hat, bis er verletzt wurde. Er wirbt um Ersatz. Die Stimmung ist gereizt. Das ferne Moskau, so die Anklage, hat versagt, wieder einmal. Gorbatschow, so steht auf Plakaten, die Opfer von Baku sind deine Opfer. Bislang aber kein Wort gegen die Soldaten, die Moskau nach Armenien geschickt hat. General Michail Surkow hebt in seinem Hauptquartier in Erevan mit allem Nachdruck hervor, dass die Armee keinerlei Auftrag innerhalb der Republik Armenien habe. Ihr alleiniger Auftrag sei, an der Grenze zu Aserbaidschan auf der einen und zur Türkei auf der anderen Seite für Recht und Ordnung zu sorgen. Vergangene Nacht brachten Flugzeuge einige hundert völlig erschöpfte Flüchtlinge nach Erevan. Sie waren letzten Montag mit Schiffen aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku evakuiert worden, um sie vor weiteren Pogromen zu schützen. Viele waren verletzt oder standen unter Schock. Es war vergangenen Samstag, so erzählt diese Frau. Wir saßen zu Hause vor dem Fernseher. Da wurde gezeigt, wie hunderttausende Aserbaidschaner gegen uns Armenier demonstrierten. Wir hatten Angst, als wir sahen, wie erregt die Menge war. Und eine Stunde später waren sie dann da und brachen unsere Türe auf. Ich war allein zu Hause, als eine Gruppe von jungen Leuten zwischen 14 und 17 eindrang, sagt dieses Mann. Sie waren alle mit Messern bewaffnet und schrien, her mit dem Geld, her mit dem Schmuck. Die Volksfront braucht dein Geld. Ich habe gesagt, ich habe doch gar kein Geld und ich habe auch keinen Schmuck. Da haben sie mich im Nachthemd durch die Straßen getrieben. Dieser Mann will nicht erkannt werden, weil er noch Verwandte in Baku hat. Er erzählt, dass er auf dem Heimweg war, als er von einer 20 Mann starken Gruppe als Armenier erkannt worden sei. In seiner Angst sei er zu einer Polizeistation gelaufen, da sei aber niemand gewesen. Dann sei die Bande hereingestürmt und habe versucht, ihm mit einer Säge die Beine abzuschneiden. Viele der Flüchtlinge müssen ärztlich versorgt werden. Die Schwerverletzten sind in russische Kliniken ausgeflogen worden, um die armenische Bevölkerung nicht zusätzlich durch den Anblick dieser Opfer zu reizen. Und ein Ende des blutigen Konfliktes ist nicht abzusehen. Vor allem in Nagorno-Karabach gehen die Auseinandersetzungen unvermindert weiter. Die Dörfer werden in Festungen verwandelt. Und beide Seiten, Armenier wie Aserbaidschaner, sind offensichtlich dabei, noch mehr Freischärler und weitere Waffen in das umkämpfte Gebiet zu schicken. Wo ist Gorbatschow? Wo ist die Regierung? Rufen verzweifelt die Armenier. Sie haben den Glauben an die Autorität der Zentrale in Moskau verloren. In unserem Studio in Moskau begrüße ich nun unsere Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz. War es richtig, den Ausnahmezustand über das Krisengebiet zu verhängen und Truppen mit Schießbefehl dorthin zu entsenden? Oder wurde der Konflikt dadurch erst richtig geschürt, Gabriele Krone-Schmalz? Nein, ich denke, es war sehr richtig und es hätte möglicherweise schon früher erfolgen sollen, weil das in dem Stadium, in dem wir uns mittlerweile dort unten befinden, wirklich die einzige Möglichkeit ist, diese beiden verfeindeten Gruppen irgendwie auseinanderzuhalten. Da ist ein Punkt erreicht, eine Entwicklung erreicht, die man sich wahrscheinlich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann, geprägt von Rache, Hass und Vergeltung und einer unglaublichen Grausamkeit. Und die einzige Chance ist Militär, was mit eindeutig klar definierten Rechten ausgestattet ist und dazu zumindest versuchen könnte, zu helfen. Aber wie ist die Stimmung der Militärs? Fühlt man sich nicht an Afghanistan im eigenen Land erinnert? Das ist nicht ganz falsch. In dem Zusammenhang eine ganz aktuelle Information von heute. Heute hat sich in Moskau eine Organisation konstituiert, die sich mit dem Umbau innerhalb des Militärs befassen soll. Und da kam gleich zu Beginn der Vorschlag, über eine Berufsarmee nachzudenken, um genau das zu verhindern, dass man in dieses Gebiet Rekruten schickt, wie wir ja alle wissen, die ja nun wirklich sehr, sehr jung sind. 16-, 17-, 18-jährige Jüngelchen sind das. Anders kann man das nicht nennen. Was ist denn mit Gorbatschow und seinem Ansehen? Verliert er nicht immer mehr an Autorität? Also wenn Gorbatschow so stark und so schnell und so viel an Autorität verloren hätte, wie wir schon seit 2 Jahren reden, dann wäre wahrscheinlich nichts mehr davon da. Ganz klar ist, dass es für ihn im Grunde genommen immer schwerer, immer schwieriger wird und dass hier eine ganz, ganz harte Zeit bevorsteht. Aber ich denke, er hat dadurch, dass er sich nun jetzt dazu entschlossen hat, dort diesen Ausnahmezustand auszurufen, das Militär nun jetzt dorthin zu schicken, ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass er systematisch hier an Autorität verliert. Jedenfalls nicht mehr, als es vorher schon der Fall war. Und ich denke, man sollte sich schon bei uns im Westen hüten, das immer zu sehr zu dramatisieren. Ich erinnere nur ganz kurz daran, als es vor 2 Jahren begann und als dort ja auch schon Ausschreitungen in ungeheurem Maße stattfanden, da haben wir damals auch gesagt, jetzt muss er sich ganz schnell eine politische Entscheidung einfallen lassen, sonst ist es aus mit ihm und seiner Politik. Und Sie sehen, es hat auch 2 Jahre noch gedauert. Welche Opfer das diese Menschen da gekostet hat, ist eine ganz andere Frage. Sie haben es gestern schon gesagt, selbst für das sowjetische Fernsehen ist es inzwischen schwer, aus Aserbaidschan zu berichten. Ja. Hier die letzten Bilder aus dem Kriegsgebiet, kommentiert von Gabriele Krone-Schmalz. Das sind die einzigen Bilder aus Baku, die das sowjetische Fernsehen heute zeigte. Obwohl von Moskau eine Ausgangssperre empfohlen wurde, hat Baku diese Ausgangssperre bislang nicht eingeführt. Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Alleine heute haben einige tausend Armenier die aserbaidschanische Hauptstadt verlassen. Die meisten konnten nicht mal mehr genug warme Kleidung mitnehmen und viele wissen nicht wohin. Geschützt von den Sondertruppen werden diese Menschen evakuiert. Und dann ganz kurz Bilder von Kämpfen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, aufgenommen von amerikanischen Korrespondenten, weil zu den eigenen sowjetischen Teams kein Kontakt mehr besteht. Statt Bilder aus Bergkarabach wird ein Telefoninterview angekündigt mit jemand aus dem Komitee, das Moskau vor anderthalb Jahren dorthin entsandt hatte, um die angespannte Lage in den Griff zu kriegen. Der Korrespondent will wissen, wie sich der Ausnahmezustand dort auswirkt. Darauf der Mann vom Komitee: Wir haben hier schon anderthalb Jahre Ausnahmezustand. Dann erzählt er davon, dass in der vergangenen Nacht in Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach, eine Wasserleitung gesprengt wurde. Das bedeutet, ein Drittel der Stadt ist seither ohne Wasser. Der Gesprächspartner in Bergkarabach ist dafür, den Ausnahmezustand auf weitere Gebiete auszudehnen. Das sei die einzige Chance, wenn überhaupt, dafür zu sorgen, dass die Truppen auch wirklich dorthin gelangen, wo sie dringend gebraucht werden. Hoffen wir, sagt er zum Schluss, dass diesem Land der Frieden gegeben wird, auch wenn er durch einen Ausnahmezustand erhalten werden muss. In unserem Studio in Moskau ist inzwischen ein anderer Gesprächspartner eingetroffen, Otto Latsis. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Kommunist. Gospodin Latsis, dobry večer. U minja k vam nieskolko vaprosov. Dobry večer. Što vi думаете, в Азербайджане уже гражданская война? Еще нет, но близко к этому. Noch nicht, aber er steht bevor. Ich habe für ihn gefragt, ich muss diese Frage noch für Sie, liebe Zuschauer, wiederholen, herrscht bereits in Aserbaidschan ein Bürgerkrieg. Und er hat also, wie Sie gehört haben, gesagt, er stünde bevor. Meine nächste Frage wäre, kann Gorbatschow den Konflikt noch lösen? Может ли Горбачёв ещё решить этот конфликт? Этот конфликт... Die Zeit kann eigentlich nur diesen Konflikt noch lösen. Die Armenier und die Aserbaidschaner, sie müssen verstehen, dass die Forderungen, die sich gegenseitig ausschließen, in eine Sackgasse führen. Hier geht es um große Veränderungen im Bewusstsein der Massen und von daher kann dieser Prozess nicht schnell erfolgen. Ich glaube, eine schnelle Lösung ist hier nicht in Sicht. Das, was die Regierung jetzt tun kann, sie kann hier eigentlich nur die friedlichen Bürger schützen vor Gewalt. Sollte man Aserbaidschan nicht besser aussteigen lassen? Не было ни лучше разрешить Азербайджану выйти из состава Советского Союза? Ich bin überhaupt nicht sicher, dass Aserbaidschan dieses denn möchte. Diese Bitte ist zumindest nicht gestellt worden. Droht Gorbatschow seine volle Autorität zu verlieren? Упражает ли Горбачёву полная потеря авторитета? In Verbindung mit diesen Ereignissen, nein. Die Regierung verhält sich hier richtig. Ist es denn möglich, dass die Sowjetunion im Süden des Landes auseinanderfällt? Возможно, что Советский Союз распадается в юге страны? Не понял. Возможно ли, что Советский Союз распадется? Да. Опять-таки, в связи с этими событиями нет. In Verbindung mit diesen Ereignissen muss ich wieder sagen, nein. Это события, в которые вовлечены Азербайджан das и Армения. Sind Ereignisse. Hier geht es um Streitfragen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und das betrifft nicht die Beziehungen dieser Republiken zu Moskau. Спасибо, Москва. Спасибо, Господин Лац. An dieser Stelle erwarteten wir ein Gespräch mit unserem Korrespondenten in Jerewan, mit Hans-Josef Dreckmann. Er hat es geschafft, dorthin. Sie haben es erlebt, dass sein Bericht durchgekommen ist, aber leider hat bis jetzt die Schaltung in das Studio nach Jerewan noch nicht geklappt. Möglicherweise gelingt es uns im Laufe dieses Abends, dieser Sendung. Wer hat nun Schuld an diesem Morden? Einer zeigt auf den anderen. Der Nationalismus schlägt hoch im Kaukasus, wo viele Völker wohnen, oft in tiefer, langer Feindschaft miteinander verbunden. In Aserbaidschan leben Aseris, schiitische Moslems aus der großen Völkerfamilie der Türken. Ihr religiöser Eifer wird genährt aus dem benachbarten islamischen Iran, wo die andere Hälfte des Aseri-Volkes lebt. Aber selbst wenn man sie wieder vereinigt, wäre das nicht ihre letzte Erfüllung. Denn nicht nach Teheran, sondern zur Türkei fühlen sich die Aseris hingezogen. Auch hier droht also ein weiterer Konflikt. Mit den Armeniern sind sie nicht nur wegen des Glaubens verfeindet. Der aktuelle Zankapfel ist eine inzwischen traurig berühmt gewordene Enklave in ihrer Republik namens Nagorno-Karabach. Seit Anfang dieses Jahrhunderts wohnen hier überwiegend Armenier. Stalin gab diesem Gebiet den Status einer autonomen Region. Die Armenier möchten das Gebiet an die armenische Republik anschließen. Die Aserbaidschaner wollen Nagorno-Karabach wieder für sich allein haben. Vor einem Jahr und mehr kam es darüber bereits zum Konflikt. Dann wurde das Gebiet quasi Moskau unterstellt, was auch nicht half. Nun ist hier der Bürgerkrieg wieder voll entbrannt. Nagorno-Karabach, ein Bericht von Gabriele Krone-Schmalz. Das waren damals die ersten Bilder von den Massendemonstrationen in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Damals, das heißt vor fast genau 2 Jahren, im Februar 1988. Mit patriotischen Liedern und einer eisernen Disziplin demonstrierten Hunderttausende, manche sprachen gar von über 1 Million. Damals betrieb die Sowjetunion noch eine andere Pressepolitik. Ein sowjetischer Fernsehzuschauer bekam diese Bilder nicht zu sehen. Und das ist der Stein des Anstoßes. Nagorno-Karabach, das man mit Berg-Karabach übersetzen könnte. Ein autonomes Gebiet, zu 80% von Armeniern bewohnt. Trotzdem gehört Berg-Karabach seit 1923 nicht etwa zu Armenien, sondern zur Nachbarrepublik Aserbaidschan. Der Streit um die Zugehörigkeit besteht von Anfang an. Einer der Gründe ist in der unterschiedlichen Religion zu suchen. Die Armenier sind Christen, die Aserbaidschaner Moslems. Darüber hinaus fühlen sich die im Handel sehr geschickten Armenier von Aserbaidschan wirtschaftlich unterdrückt. Jahrzehntelang wurde es hingenommen. In der Sowjetunion war es nicht üblich, sich zu wehren. Aber ermutigt durch die Politik Gorbatschows brachten die Armenier ihre Forderung vor. Moskau, März 1988. Der Konflikt eskalierte schnell. Es gab Tote und Verletzte. Und der armenische Friedhof in Moskau wurde zum Treffpunkt der hier lebenden Armenier, die sich von ihren eigens angereisten Landsleuten über die Lage informieren ließen. Augenzeugen aus Sumgait melden sich zu Wort, in der Stadt, in der Aserbaidschaner regelrecht Jagd auf Armenier gemacht hatten. Dieser Erdölarbeiter aus Sumgait hat tagelang die Leichenhäuser der Gegend abgesucht, weil er seine Tochter nicht finden konnte. Und dieser Mann berichtet, er habe die Tochter gesehen, tot und aufgeschlitzt. Es wurde damals wie auch heute vergewaltigt, geprügelt, verstümmelt, ermordet. Es gelingt kaum, die Fassung zu halten bei der Schilderung der bestialischen Morde an Männern, Frauen und Kindern. Sommer 1988. Die Armenier in Jerewan gehen wieder auf die Straße. Moskau schickt ein Komitee nach Berg-Karabach, das sich um Aussöhnung zwischen Armeniern und Aserbaidschanern bemühen soll, aber vergeblich. Nach fast 2 Jahren hat das Komitee nichts erreicht. Und der Hass aufeinander ist stärker denn je. Die Konfrontation zwischen Armeniern und Aserbaidschanern scheint heillos. In beiden Republiken werden die Stimmen nach Unabhängigkeit mehr und auch lauter. Doch das sind nicht die einzigen Sorgen, die der Kaukasus Michail Gorbatschow bereitet. Auch in Georgien steigt der Zorn gegenüber Moskau. Auch hier will man weg von der Sowjetunion. Der Kaukasus, seine Geschichte, seine Völker und ihre Grenzen. Ein Bericht von Hans Hübner. Etwa 20 Völkerschaften leben in Transkaukasien in verschiedenen politischen Gebilden nebeneinander. In sozialistischen Sowjetrepubliken und in autonomen Regionen, die den Republiken angeschlossen sind. Die größten Völker sind die Armenier, die Aserbaidschaner oder Aseris und die Georgier, die sich jeweils auf eine große politische wie kulturelle Tradition berufen. Sie wurden in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Opfer der Auseinandersetzungen zwischen Türken, Persern und Russen. Es ging dabei nicht nur um ihre politische Unabhängigkeit, sondern auch um ihre Religion. Georgier und Armenier sind christlich, die Aserbaidschaner islamisch. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich der Expansionsdrang des zaristischen Russland in Transkaukasien durch. Ostarmenien, Nordaserbaidschan und Georgien fielen unter die Knute des Zarenreiches, während Westarmenien bei der Türkei und Südaserbaidschan bei Persien blieb. Eine nur kurze Illusion brachte die sowjetische Revolution von 1917. Jedes der drei Völker durfte eine unabhängige Republik bilden, von 1918 bis 1920. Dann wurden die drei Staaten von sowjetischen Truppen besetzt und in eine Konföderation gepresst. Seit 1936 hat jedes Volk innerhalb der Sowjetunion eine eigene Republik. Die Zentralmacht in Moskau versuchte mit unterschiedlicher Politik die Republiken gefügig zu machen. In Georgien zum Beispiel wurde härter russifiziert als in Armenien. Die Nationalitäten wurden gegeneinander ausgespielt. In jeder der Republiken leben Minderheiten der Nachbarvölker. Die religiösen Gegensätze sind historisch vorgegeben. Hinzu kommt das Problem zweier autonomer Regionen, die zu Beginn der 20er Jahre unter dem Einfluss Kemal Atatürks, des damaligen Herrschers der Türkei, gebildet worden waren. Nagorno-Karabach, überwiegend von Armeniern bewohnt, geografisch in Aserbaidschan liegend, wird von Armenien beansprucht, ist aber Aserbaidschan zugeordnet. Nachitschewan, von Armenien umschlossen, überwiegend von Aserbaidschanern bewohnt, ist auch Aserbaidschan angeschlossen, wird aber von Armenien beansprucht. Aserbaidschaner wie Armenier träumen zudem von einer Vereinigung mit ihren Brüdern jenseits der Grenzen. Zusätzlich gibt es Konflikte mit kleineren Völkern, wie den der Georgier mit den Abchasen. In Transkaukasien wird die Sowjetunion, wird Russland von der Geschichte eingeholt. Eine fast 200-jährige Unterdrückung hat den Drang nach nationaler Selbstbestimmung der Völker nicht gelöscht, hat den Konflikt unter den Völkern verschärft und so fast zwangsläufig zum Bürgerkrieg geführt. Ein Vergleich mit dem Erbe des Habsburger Reiches auf dem Balkan liegt nahe. Inzwischen sehe ich auf dem Monitor, dass wir auch eine Bildleitung nach Jerewan haben, aber ich weiß nicht, ob uns Hans-Josef Dreckmann hört. Hören Sie mich? Hans-Josef Dreckmann? Also offensichtlich scheint das noch nicht so zu klappen. Wir basteln weiter und wir gehen dann auch weiter jetzt mit dem Programm. In der anderen Supermacht verfolgt man die Entwicklung in der Sowjetunion mit angespannter Aufmerksamkeit. Wird sich Gorbatschow, fragt man sich, halten und wie lange? Die Bush-Administration will diesen Sowjetführer offensichtlich stützen. Man zeigt sogar Verständnis, dass Gorbatschow Truppen nach Aserbaidschan geschickt hat. In unserem Studio in Washington begrüße ich jetzt Dmitri Symes, führender Sowjetologe von der Carnegie-Stiftung. Good evening or good afternoon. Wie sehen die USA die Situation in Aserbaidschan? How does the US regard the situation in Aserbaidschan, Mr. Symes? Well, the Bush administration made very clear. Die Bush-Administration hat deutlich gemacht, dass die Politik Gorbatschows in Aserbaidschan eine friedenserhaltende Mission ist. Moskau versucht, die Freiheit, das Leben und das Vermögen der Menschen zu schützen. Die USA haben keinen Grund, dagegen etwas einzuwenden. Does the situation in Aserbaidschan threaten the existence of the Soviet Union? Bedroht die Situation in Aserbaidschan die Existenz der Sowjetunion? Ich glaube ja. Die Ereignisse in Aserbaidschan sind nicht einfach ein Konflikt zwischen den beiden Völkern, Armenier und Aserbaidschaner. Dort versucht die Volksfront Aserbaidschan, eine Gruppe radikaler Nationalisten, diese Sowjetrepublik zu übernehmen. Es beginnt der Ungehorsam gegen Moskau, Polizeistationen werden besetzt, man versucht die ganze Republik zu regieren. Das ist nicht einfach ein Bürgerkrieg zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Das ist auch eine Rebellion Aserbaidschans gegen Moskau. Und wenn Gorbatschow das nicht zu Ende bringen kann, dann wird sich das auf andere Republiken wohl ausweiten und die Folgen könnten sehr explosiv für das sowjetische Imperium sein. Wenn die Sowjetunion auseinanderfällt, ist das nun gut oder schlecht aus der Sicht der Vereinigten Staaten? If the Soviet Union falls apart, is this good news or bad news in the US point of view? Ich glaube, die Vereinigten Staaten wünschen Herrn Gorbatschow alles Gute. Es geht nicht darum, ob die Sowjetunion auseinanderfällt, sondern darum, wie die Sowjetunion entweder zusammenbleiben kann oder auseinanderfällt. Die Methode ist genauso wichtig wie das Ergebnis. Wenn ein Prozess des friedlichen Zerfalls der Sowjetunion stattfinden würde, würden wohl nicht so viele in Washington etwas dagegen haben. Es sieht anders aus, wenn ein Bürgerkrieg in der Sowjetunion ausbricht, die ja letzten Endes mit Kernwaffen ausgerüstet ist. Und was in Aserbaidschan beginnen kann, das sieht man so, könnte auf die ganze Sowjetunion, auch auf die RSFSR sich ausdehnen, auf das eigentliche Russland. Das könnte eine Konfrontation herbeiführen, die niemand in den USA, jedenfalls keiner bei der Bush-Administration, heute begrüßen würde. Steht die Sowjetunion vor dem Bürgerkrieg? Do you think that the Soviet Union is on the verge of civil war? Is this 1920 all over again? Ein Bürgerkrieg beginnt sicherlich. Das ist, wie gesagt, kein Konflikt nur zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Es ist eine öffentliche Missachtung des Zentrums in Moskau durch die Aserbaidschaner, die Armenier, die Moldawier und die Balten. Das russische Imperium ist im Belagerungszustand, die Volksgruppen rebellieren und Gorbatschow muss erst noch die Antwort darauf finden, wie er diese ethnische Unruhe bewältigen kann, die sich immer mehr zum Bürgerkrieg entwickelt. Thank you, Mr. Symes. Und nun sehe ich, dass wir wieder eine Verbindung nach Jerewan haben. Hans-Josef Dreckmann, hören Sie mich? Er schaut versonnen Richtung Westen, aber offensichtlich scheint er mich doch nicht zu hören. Ich hatte vorhin die Nachricht aus der Regie erhalten. Nun spricht er. Ich hoffe, dass die Regie es fertig bringt, diesen Ton auch zu übermitteln an die Zuschauer. Wir haben keinen Ton. Ja, ich sehe, dass das nicht klappt und wir müssen versuchen, auch ohne Hans-Josef Dreckmann die Dinge im Kaukasus klarzumachen. Moskau hat bei den Aserbaidschanern jede Glaubwürdigkeit verloren. Die Aseris vertrauen mehr den Nachrichten des iranischen Senders Radio Tebris und dem amerikanischen Radio Liberty in München. Ein Bericht von Wolfgang Schnur. Das Radio, das die Freiheit bringen soll, sitzt selbst hinter Gittern. Seit Anfang der 50er Jahre werden hier Nachrichten via Kurzwelle aus dem Westen über den eisernen Vorhang geschickt. Finanziert wird das Ganze vom amerikanischen Kongress. Früher war der Geheimdienst CIA Geldgeber. Jahresetat heute 200 Millionen US-Dollar. Etwa 1200 Mitarbeiter allein in München. Blick in die Nachrichtenzentrale. Radio Free Europe sendet in alle osteuropäischen Staaten, Radio Liberty in die Sowjetunion. Rund um die Uhr in russischer Sprache, mehrere Stunden am Tag in 11 weiteren Sowjetsprachen. Zum Beispiel in Armenisch. Bundesrepublik Deutschland. Hastzengerezek, Latina Gantarerov. Champ. 3 Stunden pro Tag sendet die armenische Abteilung genauso wie die aserbaidschanische in ihrer jeweiligen Landessprache. Ziel ist sachliche Information, nicht das Schüren von Konflikten. Die Waffen haben wir an der Garderobe abgegeben, sagen sie. Der Dr. Ganesian hat in seinem Tagesthema gesagt, dass es uns sehr bedauert, dass die beiden Völker so verfeindet sind und wir verurteilen natürlich die Pogrome von Baku und von Sumgait, aber wir versuchen natürlich, die Berichterstattung so zu geben, damit die beiden Völker nicht aufeinander gehetzt sind. Dann in einem anderen Studio von Radio Liberty die Konfrontation. Die Freundschaft ist nur vorgetäuscht. Der Direktor der aserbaidschanischen Abteilung bezweifelt einen schnellen Frieden. Grund auch die unterschiedlichen Religionen. Der Glaube an den Islam stärkt die Aseris. Die Armenier sind sauer. 20 Millionen Turken helfen, 20 Millionen Aserbaidschanern in Iran helfen. Das ist, sie kann sagen so. Das bedeutet, die ganze christliche Welt helfen. Nein, leider nein. Ja, leider, das ist die Geschichte. Glauben Sie, dass der Krieg noch mehr Blut kosten wird? Ja, ich glaube ja. Und das ist sehr schlimm. Und wer sagt, dass Karabach gehört Aserbaidschan? Ja, wer sagt? Die ganze aserbaidschanische Volk und Geschichte sagt das. Das ist das Problem. Historisches Problem. Armenien sagt, das ist unsere, natürlich unsere. Ja, Karabach war unsere. Turken nicht, waren in Europa. Karabach bevor. Karabach war immer aserbaidschanisch und bleibt aserbaidschanisch. Nein. Der Krieg wird also weitergehen. Das glaubt auch der Direktor der russischen Abteilung von Radio Liberty. Aber die Informationen über den Sender sollen nicht Gorbatschows Stuhl sichern, sondern nur seine Politik. My own view is, as I have mentioned, that Meine Meinung ist, dass die Leute im Westen zu stark auf Gorbatschow setzen. Zu viel auf ein Pferd, würde ich sagen. Gorbatschow kann morgen von der Bildfläche verschwinden. Und dann müssen wir die Reformen fortsetzen, wo immer wir können. Dies ist ein Grund, warum der Sender gerade jetzt historische Bedeutung hat. Wir wollen helfen, das Reich von Glasnost zu erweitern. Doch im Augenblick ist das Reich gefährdet, nicht nur im Kaukasus. Ja, ich sehe, dass Hans-Josef Dreckmann wieder ermutigende Zeichen von sich gibt. Hören Sie mich, Hans-Josef Dreckmann. Ich glaube, wir sollten das nicht zu lange ausdehnen. Es klappt leider nicht, trotz aller Bemühungen. In Aserbaidschan gibt es... Ja, ich versuch's nochmal. Die Stimmung hier in der Stadt Erevan schwankt zwischen Trauer, Angst und Wut. Aber es ist ruhig in der Stadt. Zwar gibt es sehr viele Soldaten hier, aber im Straßenbild treten sie kaum in Erscheinung. Offensichtlich haben sie den Befehl, sich weitgehend zurückzuhalten. Aber was auffällt, wenn man mit den Leuten auf der Straße redet, ist die Tatsache, dass ganz offensichtlich die antirussischen Stimmungen in den letzten Tagen gestiegen sind. Immer wieder hört man, das, was jetzt ausgebrochen ist, dieser Konflikt, der ist ja nicht plötzlich und vom Himmel gefallen, der hat sich ja lange vorbereitet. Immer wieder hört man, die Massaker von Sumgait sind ja schon 2 Jahre her und was hat in der ganzen Zeit Moskau getan? Und immer wieder hört man die Frage, was ist nur mit Gorbatschow? Kann er nicht handeln oder will er nicht handeln? Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Leute offensichtlich damit einverstanden sind, dass Moskau mehr Truppen in diese Region schickt. Ich hatte heute Nachmittag Gelegenheit, mit General Surkow zu reden, dem Befehlshaber hier in Erevan. Und ich war ganz erstaunt, wie offen er darüber geredet hat, welche Taktik die Armee verfolgt. Er sagt, wir haben Befehl, wenn es eben geht, nicht zu schießen, alles zu tun, um sowas zu vermeiden, sondern wir wollen mit unserer Präsenz, mit unserer massiven Präsenz, die verfeindeten Bevölkerungsgruppen auseinanderhalten. Aber das ist natürlich eine schier hoffnungslose Aufgabe. Ich gebe ein Beispiel. Morgen soll von hier, von Erevan aus, ein Konvoi in Bewegung gesetzt werden nach Nagorno-Karabach, um Nachschub und Soldaten dorthin zu bringen. Aber dieser Konvoi muss da... Nagorno-Karabach ja eine Exklave ist, über die Grenze und dann ein Stück durch Aserbaidschan. Und nun hat man gehört, dass an der Grenze Freischärler, aserbaidschanische Freischärler, zusammengezogen worden sind und offensichtlich bereit sind, den Konvoi aufzuhalten und zu verhindern, dass er durchgeht nach Nagorno-Karabach. Da muss man gespannt sein und auch fürchten, was denn da morgen passiert. Soweit aus Erevan zurück nach Köln. Ja, schönen Dank, Hans-Josef Dreckmann. Ich bin froh, dass es doch noch geklappt hat, dass diese Anstrengung sich gelohnt hat. Es wird immer wieder gemeldet, dass es nicht gelingt, nach Armenien und nach Aserbaidschan durchzukommen. Wir hatten vorhin auch eine Verbindung nach Baku. Leider hat es nicht geklappt. Es hat wohl doch dort noch eine Schießerei gegeben, sodass unser Gesprächspartner sich nicht mehr länger im Studio aufhalten konnte und wir ihn nicht mehr in diese Sendung bekommen konnten. In Aserbaidschan gibt es nicht nur Krieg wegen Bergkarabach, auch an der Grenze zum Iran gibt es Probleme im Gebiet Nachitschewan. Die Aseris auf beiden Seiten des Grenzflusses Aras wollen wieder ein Volk bilden, aber genauso wenig wie die Sowjetunion ist der Iran daran interessiert. Ein Bericht von Yakmur Atses. So hat es vor 2 Jahren angefangen. Heute ist am Grenzfluss Aras zwischen dem sowjetischen Nordaserbaidschan und dem iranischen Südaserbaidschan die Wiedervereinigung das Thema. Allah ist der Größte und der Khamenei, der iranische Staatspräsident, ist unser Führer, skandieren die südaserbaidschanischen Türken. Die Aserbaidschaner auf der sowjetischen Seite halten freilich nicht viel vom Steinzeit-Islam des verstorbenen Khomeini. Das religiöse Moment ist bei ihnen nur ein Aspekt ihres Freiheitskampfes. Ihnen geht es vor allem um die Wiedervereinigung mit ihren türkischen Brüdern im Moskauer Machtbereich. Die etwa 17 bis 18 Millionen Aserbaidschaner im Iran spielen eine wichtige Rolle in der iranischen Verwaltung, beim Militär und in der Politik. So ist zum Beispiel der führende Politiker Khamenei Türke. Aserbaidschan ist frei und es ist der Schutzschild der Revolution, rufen sie. Sie meinen damit ihre eigene Revolution, die der türkischen Aserbaidschaner. Gerade heute denken die Aserbaidschaner wieder daran, dass sie einmal den gesamten Iran regiert haben, jahrhundertelang bis 1925. Während die Grenzpfähle abgetragen werden, verkünden Stimmen, die Aserbaidschaner werden Herr über ihre eigene Erde. Inshallah, antworten andere, so Gott will. Der Wunsch ist nachvollziehbar. 17.000 Hektar landwirtschaftlich nutzbare Erde gehören hier auf sowjetischer Seite zur verbotenen Zone. Es gibt darüber hinaus unzählige verwandtschaftliche Beziehungen. Dieser Nationalismus kann nur noch mit Waffengewalt aufgehalten werden, sowohl von Moskau als auch von Teheran. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldet, dass die Sondereinheiten bislang nicht in der Lage gewesen seien, die Ordnung wiederherzustellen. Ich fürchte, dies wird ihr auch so schnell nicht gelingen. Bürgerkriege, wenn man nur an Irland denkt, sind nicht mit Truppengewalt von heute auf morgen zu ersticken. Aus dem Kaukasus sind also leider weiter schlimme Nachrichten zu befürchten. Und es gibt nicht die leisesten Anzeichen, dass Gorbatschow hierzu eine Lösung zur Hand hat. Guten Abend. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. DDR-CDU, die Blockpartei, sucht ihr neues Gesicht. Schuldspruch, das Urteil im Prozess um die Tanklastzugkatastrophe von Herborn. Dioxin, ein Gift und seine Folgen. Ausgezählt, kein Stierkampf mehr im spanischen Tossa de Mar. Guten Abend, meine Damen und Herren. DDR-Ministerpräsident Hans Modrow könnte in der kommenden Woche mit seiner Regierung in arge Bedrängnis geraten. Denn einer seiner Stellvertreter, Lothar de Maizière, Bauminister Baumgärtle und Postminister Wolf, könnten am Wochenende ihr Ausscheiden aus dem Amt bekannt geben. Alle drei gehören der CDU des anderen deutschen Staates an, einer jener Blockparteien, die bisher noch an der Seite der SED gestanden haben, auch nach der Wende. Jetzt will sich die CDU in Ost-Berlin von dem langjährigen großen Bündnispartner trennen. Das gab zumindest ihr Generalsekretär Kirchner heute bekannt. Sie zieht damit einen schnelleren Schlussstrich unter die Vergangenheit als die Liberaldemokraten im Osten. Auch sie wollen nicht auf Biegen und Brechen zur Regierung Modrow stehen, aber noch wollen sie nicht dem Beispiel der CDU folgen. Horst Hanow berichtet aus Ost-Berlin. So wie hier beim 40. Jahrestag der CDU zeigten sich die Blockparteien der DDR, Christdemokraten, Liberale, Nationale Demokraten und Bauernpartei, immer bis zur Wende. Als treue Vasallen der SED, wie der CDU-Vorsitzende Gerald Götting, bekannten sie: Unsere historische Entscheidung für den Sozialismus, für die Teilnahme an seinem Aufbau in der Deutschen Demokratischen Republik, war richtig und hat sich bewährt. Sie hatten keine Hemmungen, bei den Scheinwahlen mit Einheitslisten der Staatspartei so etwas wie ein demokratisches Alibi zu liefern. Sie ließen sich benutzen bis zum bitteren Ende.